Blockcast Black Stories, Folge 5, vom Februar 2008. Ohren gespitzt, gleich gibt's was zu gewinnen. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Black Stories Blogcasts hier bei blog.über.de. Ich bin der Stefan und heute haben wir drei wunderbare Gäste. Wir fangen mal an mit der Frau, und zwar die Julia ist wieder dabei. Ja, hallo. Hallo Julia. Und ein ganz besonderer Gast, war neulich auch im Blogcast zu hören, der Marco ist wieder da. Ja, hallo Marco. Hi. Und einer darf natürlich nicht fehlen, der René. Hallo. Hallo. Ja, heute spielen wir wieder Black Stories. Wir haben die Qual der Wahl zwischen einer Folge aus der Serie 1 oder der Serie 3. Aber bevor wir uns entscheiden, nochmal die Regeln. Nee, sollten wir vielleicht erstmal, ich würde jetzt mit dem Gewinnspiel. Ja. Das hast du dann vergessen. Genau. Und zwar haben wir was ganz Neues für euch. Zusammen mit dem Moses Verlag haben wir uns ein Gewinnspiel ausgedacht für euch. Ihr könnt gewinnen. Und zwar, was können wir denn unternehmen? Ihr könnt das Black Stories Kartenspiel gewinnen oder eins der drei, die es ja gibt. Und ja, wir verlosen. Es gibt noch mehrere. Es gibt drei und die Mystery Edition, ja. Macht viel. Ja, irgendeins könnt ihr gewinnen. Wir verlosen das unter allen Leuten, die uns eine Black Story, eine selbst ausgedachte Black Story zusenden. Wenn wir die in der Sendung hier spielen, bekommt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Oder wenn ihr zu Gast seid, wie heute halt der Marco. Der Marco kriegt auch ein Black Stories Kartenspiel. Oh, Jiko, ich freue mich. Ja, und genau, also ihr schickt uns einfach eine Story zu und vielleicht mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann halt ein Black Stories Kartenspiel von uns zugesandt. Das ist doch mal was. Ja. Aber und muss man das hinschicken? Das sagen wir später. Also wir können es ja jetzt kurz sagen, entweder an blackstories@moses-verlag.de oder an uns an blog@juba.de. Ja, und ich würde sagen, das ist ja dein Text, warum soll ich das? Das ist mein Text. Ja, ich würde jetzt kurz nochmal die Regeln erklären. Aber ich wollte irgendwas anderes noch. Aber egal. Ich meine. Erklär die Regeln, Stefan. Genau. Also, Black Stories, das bekannte Kartenspiel aus dem Moses Verlag. Es geht darum, es gibt eine Story, ein Rätsel sozusagen. Und hinter diesem Rätsel steckt eine Geschichte, die ihr rauskriegen müsst. Und ich werde euch versuchen, auf die richtige Fährte zu locken, beziehungsweise ihr müsst mit euren Fragen, die nur in Form einer Ja-Nein-Antwort sozusagen erfolgen dürfen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ihr fragt und ich muss darauf mit Ja oder Nein antworten können. Hast du es jetzt verstanden? Nee, aber wenn wir spielen. Okay, wenn wir spielen. Und dann kommt ihr hoffentlich irgendwann zur Lösung. Ja, und wie du schon sagtest, wir haben diesmal zwei Editionen. Päckchen zur Auswahl. Und zwar die 1, wie Stefan sagte, und die 3. Und ich werde jetzt mal die zwei hinter den Rücken nehmen und Julia darf entscheiden, ob wir die linke oder die rechte Hand nehmen. Deine oder meine? Darf sie aussuchen. Meine linke. Ja. Links ist die. Okay, aus der 3. Wir spielen eine Story aus der 3. Schön. Wer ist der Chef? Ich. Okay, Stefan ist der Chef, danach darf Stefan auch. Allein schon die Frage ist. Eine Story aussuchen. So, aus der 3. Edition mischen wir den. Du hast das letzte Mal so schön gemischt. Ja, soll ich mal mischen? Ja, die sind so groß. So. Große Hände habe ich gerade. Stefan kann nicht mischen. Also, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr nicht mischen könnt, Backstory spielen. Ihr müsst einfach jemanden dabei haben, der mischen kann. Der große Hände. Stimmt, die sind ein bisschen größer als Grabkarten. Das ist Mission Impossible. Mission Impossible. Für mich schon. Ohne Daumen. Oh. Doch, okay, ich habe gemischt. Haben wir gemischt, so. So, und jetzt zieht jemand eine. Dann würde ich sagen, einfach Julia, aber nicht hingucken. Und ihr dürft auch nicht hingucken. Man sieht auf dem Bild nämlich schon, was es sein könnte. Da ist die Richtung schon ein bisschen angegeben. Ich erkenne die. Okay. Habt ihr alle geguckt. Hier, nimm die Schachtel am besten. Die ist ein sehr guter Sichtschutz. Ah. So. Okay. Stefan liest sich jetzt mal kurz. Also bitte, nee, du liest uns erst vor, ne? Wir machen das jetzt einfach so. Wir fangen jetzt an. Und zwar, die heutige Story hat den Titel Hygiene. Mhm. Und die Story dazu lautet: Einige Männer und Frauen starben aus rein hygienischen Gründen. Also da fällt mir ja ganz viel ein. So, Stefan, liest du jetzt mal schnell die Rückseite durch, wir können ja schon mal so jeder für sich überlegen. Einige Leute starben aus ganz hygienischen Gründen, ja? War eben die Frage. Also ich hab's ja gehört, aber... Ja, war die Frage. Gut. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, Marc wollte ja schon liegen. Hast du so verstanden, die Lösung? Ja. Okay. Ist wichtig, das ist übrigens auch wichtig, dass man die Lösung versteht. Ja, sonst kann ich ja schlecht... ja oder nein sagen. Ja, also sag nochmal schnell die Story, damit wir nochmal... So, also schon lange zurück. Die Story aus dem Bereich Hygiene lautet: Einige Männer und Frauen starben aus rein hygienischen Gründen. Und jetzt seid ihr dran. Bitteschön. Da fällt mir spontan mangelnde Hygiene ein. Hat es an Hygiene gemangelt in dem Fall? Klares Nein. An Hygiene hat, aus hygienischen Gründen starben sie. Also es war eine Folge der nicht vorhandenen Hygiene? Nein, absolut nicht. Es war zu sauber. Ja. Zu steril. Naja, zu steril würde ich nicht sagen. Zu sauber. Zu sauber. Irgendwas fehlte also, was bei Dreck vorhanden ist. Richtig. Der Körper hat gar keine Abwehrkräfte gebildet gegen alltägliche Sachen. Weil die in einem... Nein. Ganz falsch. Sterilende Ohr. Nein. Die haben alle sauber gemacht. Wer hat was? Die gestorben sind, die haben sauber gemacht. Also mit bestimmten Putzmittel. Die haben beim Putzen, sind durch das Saubermachen gestorben. Korrekt. Die sind durchs Putzen gestorben. Siehst du, ich sag doch, das ist schädlich. Ich glaube jetzt. Ach, ja. Und sind die alle gleichzeitig gestorben oder waren die überall verteilt? Also jetzt mal nicht alle in einem Ort, oder? So gesehen schon. Also über die Welt. Das heißt, hat das mit dem Putzmittel zu tun? Mit dem Putzmittel eher... Nicht, eher okay. Nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon die richtige Richtung. Die sind gestorben... Ist es ein Putzmittel zum Saubermachen oder ist es eins, um die Wohnung sauber zu machen oder um sich sauber zu machen? Also nicht um sich sauber zu machen. Naja, ich meine, sie putzen. Um die Wohnung sauber zu machen. Haben die vielleicht einen Putzarm gekriegt, wie so einen Tennisarm vom Putzen? Nein, stimmt man noch nicht dran. Ja, weißt du, hast du schon mal einen Putzarm gehabt? Anscheinend ja nicht. Würdest du nicht hin? Ja. Du hast noch keinen Putzarm gehabt? Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss man was ändern. Nee, also sie sind nicht an der körperlichen Folge des Putzens gestorben. An der körperlichen Folge nicht. Also an den chemischen sozusagen. Handelt es sich um Erwachsene? Das tut nichts zur Sache. Okay. Okay. Sie sind also nicht an der körperlichen, sondern Julia, wie die jetzt tut mit den Putzmitteln. Ja, genau. Haben die Putzmittel getrunken oder eingeatmet? Nein, die haben geputzt und dann sind sie sofort gestorben oder später? Darf man ja nicht sagen. Also sind sie sofort gestorben? Nach dem Putzen sofort gestorben? Putz, bumm. Nein. Da seid ihr auf der falschen Fährte. Das hat mit dem Putzen an sich gar nichts zu tun. Doch schon, aber nicht unmittelbar sozusagen. Okay, also sie haben geputzt und ja, dann stirbt man halt irgendwann deswegen. Einige Männer und Frauen starben aus rein hygienischen Gründen. Sie starben in dieser sauberen Umgebung. Ja. Also ist die Ursache die Todesursache die saubere Umgebung. Insofern schon, ja. Aber es hat ja auch einen Grund. Ja, das genau. Also die Frage ist, warum? Das ist nicht immer die Frage. Mhm. Ihr müsst euch ja erstmal festlegen, wo jetzt das Ganze stattfindet. Ist das in der Zukunft? Hä? In der Zukunft? Nein. Das hat in einem Krankenhaus stattgefunden. Richtig. Achso, okay. In einem Krankenhaus, achso. Ist ja schon mal gut. Und die haben so doll geputzt, dass nämlich die ganzen Krankheitserreger... Die sind steril geworden. Quatsch, die sind hier... Ja, immun geworden, die Krankheitserreger. Nein. Die waren nicht mehr... Die haben mit Antibiotika geputzt überall? Nein. Okay. Die haben gerade gereinigt den Flur und die sind gestolpert. Nein. Warte mal, wenn es im Krankenhaus stattgefunden hat, da gibt es jetzt schon Leute, ne? Ist schon in die Richtung. Eine gute Richtung, aber... War es ein Unfall? Der Anfang ja, das Ende dann nein. Also es wurde auf jeden Fall irgendwas gereinigt und... Die sind dann... War es ein Unfall? Nein, Unfall sicherlich nicht, kein Unfall. War ein Mord. ein unglücklicher Missstand, unglückliche Umstände. Also es ist ein, auf jeden Fall ein unglücklicher Missstand. Es ist nicht perfekt gereinigt worden, sondern es ist zu gut gereinigt worden. Insofern schon zu gut gereinigt, genau. Zu gut, okay. Also das heißt, es gibt irgendwas, wo man direkt benötigt, um zu überleben? Nein. Ja, das nein. Also, das hätte mich jetzt irgendwie beruhigt. In Neapel steht es also nicht. Dann hätte ich gewusst, dass ich unsterblich bin wahrscheinlich. Okay. Es ist was, wurde das gereinigt, was eigentlich immer gereinigt wird und diesmal nur extrem... Nein, was? Nicht diesmal. Sondern generell. Generell. Generell war es da immer zu sauber. Das Klo, ist es ja, ein bestimmter Ort oder ist es einfach ja, nur das Krankenhaus? Ja, nee, ich meine, ist es im Ort... ein bestimmter Ort im Krankenhaus. Ein ganz bestimmter Der Ort. Der OP-Saal. Nein. Hier, das, wo die ganzen Toten lagern. Mhm. Ah, nee, lagern die im Krankenhaus? Die Pathologie. Ja. Die ist unten drunter. Ja, aber die sind ja nur schon tot. Ist ja logisch, dass die... Da ist, glaube ich, egal, ob da sauber ist. Was ich fragen wollte, betrifft das eine bestimmte Personengruppe, die da stirbt? Ja. Die Ärzte sind es nicht? Nein. Die Patienten? Ja. Okay, die Patienten wären, die was da gereinigt wird, ist vielleicht sogar das OP-Besteck? Nein. Aber es wird was Bestimmtes gereinigt? Das sind nicht die Räumlichkeiten. Es handelt sich jetzt nicht um die Zimmer oder so, die gereinigt werden, sondern schon um Gegenstände. Nein. Die Patienten selber wurden gereinigt. Also, wiederhol nochmal deine Frage. Wurden die wurden Räumlichkeiten gereinigt? Ja. Okay, es wurden Räumlichkeiten gereinigt. Ein bestimmter Ort, ja? Das ist eine Toilette zum Beispiel. Wurden Toiletten gereinigt? Nein. Keine Toiletten. Das Zimmer. Oder das Bett? Nee, er sagt ja einen Raum. Er sagt ja einen Raum. Das Bett steht ja im Raum. Ja, was gibt es denn für Räume? Den OP-Saal. Nein. Das Wartezimmer. Nein. Also den Aufenthaltsraum für die Krankenschwester. Für die Krankenschwester? Nein, den Pausenraum der Krankenschwester. Ja, aber es geht doch um die Patienten. Da dürfen die, glaube ich, nicht rein. Ja, ja, vielleicht war das so vor. Du weißt es ja nicht, wie konfus die Geschichte ist. Also, die Zimmer der Patienten? Ja, insofern schon. Die Zimmer der Patienten wurden zu gründlich gereinigt, was zur Folge hatte, dass die Patienten starben. Also alle oder nur bestimmte Patienten? Es geht um ein einziges Zimmer, so viel kann ich Es geht um ein bestimmtes Zimmer, wo alle Patienten reingehen, der Essenssaal. Der Aufwachraum. Ja, wo ist der Aufwachraum? Na, neben dem OP. Oder am OP angegliedert. Wie nennt man den Krankenhausbereich? Wo diese Fälle, die besonders beobachtet werden müssen. Achso, Intensivstation. Ah, okay. Also wir sind auf der Intensivstation. Okay, jetzt sind wir schon irgendwo. Ein bestimmtes Zimmer auf der Intensivstation. Ein bestimmtes Zimmer auf der Intensivstation, der Aufwachraum. Ja, das ist egal, ein Zimmer. Achso, okay. So, da sind wir jetzt schon. Okay, warum sterben Leute, wenn man irgendwo in der Intensivstation putzt? Ja, jetzt seid ihr ganz dicht dran. Lagen die Patienten da vielleicht auf dem Fußboden und die haben sich beim Wischen nicht gemerkt. Weggewischt. Die Putzfrau kam und ist meine Stecker gezogen. Ja! Ja! Die hat so gründlich sauber gemacht? Die hat also ihr seid voll auf der richtigen Spur. Die hat ihren Staubsauger anschließen wollen und da war keine Steckdose frei. Ja, und na, versucht es mal jetzt nochmal. Die Atmungsmaschine. Ist die Maschine egal? Die ist egal. Okay, also auf jeden Fall irgendeine lebenserhaltende Maschine, genau. Ja, ist das richtig so? Achso, die Maschine. Also, du hast gerade, was hast du gesagt? Beatmungsmaschine. Ja, ist korrekt. Okay, alles klar. Dann können wir es jetzt nochmal zusammenfassen, ja? Also, wir haben es im Prinzip schon. Also, ihr noch, eigentlich willst du noch was wissen? Nö. Gibt es noch bestimmten Fakt? Siehst du, Julia, macht gerade Freund. Du sagst, du spinnst einfach so vor dir her. Ich glaube, ich so an dir. Das ist das Geheimnis eurer Beziehung. Ja. Genau, und auch das Geheimnis Backstories zu lösen. Ja, genau. Ja, das Julia ist die dritte. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon die richtige Lösung. Und zwar kann ich jetzt nochmal zusammenfassen. Die neue Putzhilfe auf der Intensivstation des Krankenhauses zog jedes Mal, wenn sie in Zimmer 8 den Boden staubsaugte, den Stecker des Beatmungsgerätes. In diesem Zimmer gab es nur die eine Steckdose. Erst nach einiger Zeit fiel der Krankenhausleitung auf, dass die Patienten in Zimmer 8 ungewöhnlich häufig am Samstagabend gegen 20.30 Uhr starben. Ja, das war mal absehbar. So war das. Ist aber auch merkwürdig, dass es ein Krankenhaus gibt mit Teppich, oder? Stimmt. Der ist ja nur der Aufwachraum. Nee, ist ja Zimmer 8. Na, Zimmer 8 ist auf, auf der Intensivstation mit dem Teppich, naja. Na, bestimmt. Es ist doch nur eine Geschichte, Mädels. So, jetzt wird auch darüber zu diskutieren. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Super. Ja, super. Super gemacht, Julia. Ja. Du hast aber nichts gewonnen jetzt, ne? Nein. Du gehörst zum Team, du darfst da nicht mit teilnehmen, du darfst. Das ist okay, ich rate dann weiter mit euch mit. Genau. Ja. Ja, da sind wir schon am Ende dieser Black Story. Und René wird uns jetzt nochmal die Kontaktmöglichkeit geben. Also, Jungs und Mädels, wenn ihr ein Black Story-Spiel gewinnen wollt, dann schickt uns eine Black Story an blog@juba.de oder an die E-Mail-Adresse black-stories@schickt sie einfach an uns. Aber ihr könnt auch an black-stories@ich bin mir gar nicht so sicher. Oder geht auf www.black-stories.de, da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. So, oder ihr ruft uns an und sprecht uns die Geschichte direkt auf den Anrufbeantworter unter der Berliner Telefonnummer, ich sag nochmal die Vorwahl für Berlin, 030-202-368-03. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen unter blog.juba.de und dort findet ihr auch die Möglichkeit, uns kostenlos auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Ja, also wie gesagt, schickt uns eine Black Story und ihr habt die Möglichkeit, eins dieser Spiele zu gewinnen. Oder ihr sagt, ihr wollt gerne eine Sendung mit uns aufzeichnen, so wie heute Marco, dann könnt ihr euch ebenfalls an uns wenden. Ja, gibt es noch eine Möglichkeit, Kontakt zu uns aufzunehmen? Auch wenn ihr keine Black Story habt, ne? Könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, selbstverständlich, jederzeit. Genau. Ja. Macht das einfach. Genau. Wir freuen uns über Feedback und über rege Teilnahme. Genau. Das war dann die Black Stories Ausgabe für diesen Monat. Wir hören uns wieder am nächsten Monat und dann hoffentlich schon mit einer Gewinnerin, Black Stories. Einem Gewinner oder einer Gewinnerin. Ja. Und ja, wir hoffen, ihr seid wieder dabei im nächsten Monat. Ja, ich auf jeden Fall. Ja, okay, wenn wir dich nicht in die Ecke setzen müssen und den Mund zubinden müssen. Genau. Okay, alles klar. Dann gut. Vielen Dank fürs Runterladen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt schon mal Frucht. Schmeckst du? Mhm. Das ist Pfirsich Litschi, ne? Das ist Bohle. Ja, süffig, warte. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu.